Kapitel 6 Nebel auf dem Rhein gibt es schon manchmal, aber so viel. Heute sieht man ja wirklich fast nichts und das gerade an der Lorelei, sagt Klaus vor sich hin. Die Tür zum Ruderhaus öffnet sich leise und Klaus merkt, dass jemand direkt hinter seinem Rücken steht. Er riecht ein starkes, süßes Parfüm. Langsam dreht er sich um und schaut in das Gesicht der schönen blonden Lorelei. Mit ihrem blassen Mund singt sie ihm leise ins Ohr und die Töne gehen ihm durch den ganzen Körper. Was soll das bedeuten? Kann er noch fragen. Da fühlt Klaus sich auf einmal schwach, sehr schwach und fällt langsam um. Aber beim Fallen drückt er noch auf einen Knopf. Alle Gäste auf dem Sonnendeck warten auf den wichtigsten Moment, den Loreleifelsen. Plötzlich hören sie ein Summen in der Luft, einen leichten, hohen Ton. Alle schauen nach oben. Da! Der Nebel verschwindet und man sieht den Felsen mit der Lorelei. Ah, rufen alle, die Lorelei! Schau mal, da oben ist ein Licht und jemand singt. Hörst du das auch? Was ist das? Ich glaube, die Lorelei lebt, sagt Julia aufgeregt zu ihrem Vater. Die Kinder, Daniel und Jasmin, sind nicht zufrieden. Daniel schaut hinauf zum Felsen und sucht. Wo sitzt denn nun diese Lorelei? Ich sehe sie nicht. Du, ganz klar, die ist gerade an einem anderen Ort. Hey, die ist doch auf unserem Schiff, sagt Jasmin und lacht. In diesem Moment gehen auf dem Schiff die Lichter aus. Plötzlich ist alles dunkel und nur wieder dieser weiße Nebel. Und auf einmal ist alles still. Man hört nur das Wasser, den Fluss. Aber die Schiffsmotoren hört man nicht mehr. Die Menschen an Bord merken plötzlich etwas. Zuerst steht das Schiff still, dann dreht es sich langsam im Kreis. »Papa, Papa, was ist das?« flüstert Julia. Sie ist ganz weiß im Gesicht. »Ja, das ist wirklich nicht normal.« Hoffentlich ist das Schiff nicht außer Kontrolle. Auch Fritz Kühn bekommt jetzt langsam Angst. Er sitzt noch nicht lange im Rollstuhl und fühlt sich hilflos. Jetzt merkt man, wie das Schiff treibt. Julia, bitte geh schnell rauf auf die Brücke und frag den Steuermann, was da los ist. Und sie läuft los. Oben im Ruderhaus sieht sie den Steuermann. Er liegt auf dem Boden. Der Kapitän steht am Steuerpult, drückt alle Knöpfe. Nichts geht. Was ist denn los? Fragt Julia. Sie kümmert sich sofort um den Steuermann. Zum Glück ist er nicht verletzt. Er schläft nur. Was machen Sie denn hier? Raus hier! Ich habe genug Probleme mit... Was denn für Probleme? Alles ist ausgefallen, die ganze Technik, kein Saft, nichts geht mehr. Darf ich mal schauen? Fragt Julia. Stopp, Finger weg von meiner Anlage. Lassen Sie mich doch mal probieren. Ich kenne das aus meiner Firma. Dort muss ich jeden Tag Probleme mit dem Computer lösen. Und Julia schafft es in wenigen Minuten. Der Computer geht an, die Lichter gehen an, die Motoren laufen wieder und der Kapitän kann wieder steuern. Jetzt aber schnell weg von dem Felsen. Wir waren ganz nahe dran. Fast wäre etwas passiert, ruft der Kapitän. Langsam öffnet Klaus die Augen. Hallo? Was ist denn? Was ist los? Wo bin ich? Gute Frage. Was war los? Bist du krank? Oder blau? Fragt Jens Kullmann. Nein, nein, er riecht nicht nach Bier, aber nach Parfüm, meint Julia. Also war eine Dame bei dir hier im Ruderhaus. Das erklärt ja alles, sagt der Kapitän. Jetzt wird Klaus böse. Du fiese Möpp! Klaus steht langsam auf. Die Lorelei war da. Bist du Jack? Ruft der Kapitän. Du glaubst es wahrscheinlich nicht, aber es ist wahr. Sie kommt rein, blonde Haare wie die Lorelei auf dem Bild, singt etwas und dann weiß ich nichts mehr. Bist du jetzt wieder klar? Dann nimm das Steuer, ich muss runter zu den Gästen. Aber lass keine Frau mehr hier rein, okay? Auf dem Weg nach unten trifft der Kapitän die Reiseleiterin. Wo waren Sie denn? Bei den Passagieren? Was denken Sie? Ich war da oben auf dem Felsen, antwortet Lorelei und lacht laut.